erst das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. That Soviet nuclear accident in the Ukraine created fallout today in Chicago. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Guten Abend, meine Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Fall. Herr Minister, ist eine Gefährdung der Bevölkerung in der Bundesrepublik auszuschließen? Ja. Als man uns damals brauchte, haben wir uns nicht verweigert und gingen egal wohin, sogar in den Tod. Es gab keinen, der sich verweigerte. Heute ist es so, dass wir einfach einfordern, dass man das Gesetz befolgt und uns, Helden der Tschernobyl-Katastrophe, respektvoll behandelt. Mehr wollen wir doch nicht. Diejenigen, die 1986 im Einsatz waren und beispielsweise auch am Bau des Sarkophags beteiligt waren, die wurden unmittelbar danach eben nach Hause entlassen oder wieder in ihren normalen Armeeeinsatz und wurden hinterher erstmal gar nicht betreut. Entweder waren sie Armeeangehörige, dann war es Befehl, oder wenn sie andere Berufsgruppen vertraten, dann haben sie einfach einen erhöhten Lohnsatz bekommen oder eine besondere Prämie bekommen. Und damit sollte die Geschichte eigentlich abgeschlossen sein. Es hat dann mehrere Jahre gedauert, bis die Personen gemerkt haben, einmal, dass es ihnen nicht gut geht nach dem Einsatz, dass sie auch teilweise belogen wurden, was beispielsweise die Strahlendosis angeht, die sie abbekommen haben. Parallel entstanden die Proteste in den belasteten Regionen und die ersten Belastungskarten wurden veröffentlicht. Und insbesondere fanden dann 1989 und 1990 die ersten freien Wahlen in der Sowjetunion statt. Und damit wurden die ganzen Protestbewegungen laut. Wir sind nicht sozial abgesichert. Also wir organisieren Demonstrationen, wir versuchen Druck auf die Regierung aufzubauen. Und wir empfinden das folgendermaßen. Als man uns damals gebraucht hat, ja, da hat man sogar unseren Tod in Kauf genommen. Jetzt, wo wir sie brauchen, wo wir Hilfe brauchen, werden wir gänzlich abgelehnt. Und wissen Sie, wir haben schon so viel gekämpft und getan für unser Recht und so viel unternommen. Wir haben das Gefühl, wir sind jetzt müde geworden, denn wir kommen nicht voran. Verstrahlter Ruhm. Die Liquidatoren von Tschernobyl. Ein Feature von Axel Reitl. Hören Sie mich, was brennt bei euch? Es gab eine Explosion im dritten Reaktor, zwischen dem dritten und dem vierten. Sind dort Menschen? Ja. Es sind also Menschen dort. Und was brennt genau? Lösen Sie sofort Alarm für alle Einsatztruppen aus. Das ist der Originalfunkspruch nach der Reaktorexplosion im Kernkraftwerk Tschernobyl. Abgesetzt am 26. April 1986, wenige Stunden nach der Havarie um 1.26 Uhr. Brennende Graphitbrocken und radioaktives Material wurden durch das aufgerissene Dach von Reaktor Block 4 ins Freie geschleudert. Das Dach von Block 3 und die Turbinenhalle hatten Feuer gefangen. Ich befand mich etwa 10 Minuten nach der Explosion am Block und holte die ersten Strahlenverletzten ab und fuhr sie ins Klinikum nach Pripyat. Meine Schicht begann früh um 2. Bis 12 Uhr mittags bin ich insgesamt 6 Mal gefahren. Ich bekam gut von der Strahlung ab. Anatoli Karpatin, 66 Jahre alt, arbeitete als Rettungssanitäter und Fahrer im Klinikum der nur wenige Kilometer entfernten Atomarbeiterstadt Pripyat, deren 49.000 Einwohner erst 2 Tage nach der Katastrophe evakuiert wurden. Ich war bei der Armee über Schutzmaßnahmen bei atomaren und chemischen Unfällen geschult worden. Als ich 50 Meter vom zerstörten Reaktor entfernt den metallenen Geschmack spürte, wusste ich, was das bedeutet. Ich hätte nicht fahren müssen, zumal ich keine Schutzbekleidung hatte, nichts. Doch ich wusste auch, dass dort Menschen eingeschlossen sind. Und das bedeutete ganz klar fahren. für die Rettung der Welt. So haben wir gehandelt. Da nicht sein konnte, was nicht sein durfte, wurde der GAU, den der damalige Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow erst 3 Wochen nach der Katastrophe vor der Weltöffentlichkeit zugeben musste, zunächst als lapidarer Störfall heruntergespielt, den man bald wieder in den Griff bekomme. So sehr in Moskau die Wahrheit vertuscht und sogar mit einem Schweigeverbot unterdrückt wurde, im Kernkraftwerk wurde von der ersten Stunde an fieberhaft nach ihr gesucht. Ich kann Ihnen sagen, was in den ersten Stunden geschehen ist. Was brauchte man in den ersten Stunden nach dem GAU? In den ersten Stunden brauchten sowohl die Regierung, also Moskau, sowie die Spezialisten, die sich in Tschernobyl befanden, die Führungskräfte und die leitenden Ingenieure, eine Beurteilung der Lage. Anatoli Koljadin, 63 Jahre alt, arbeitete als Elektriker im Atomkraftwerk und erhielt für seine Verdienste bei der Liquidation einen Orden. Zunächst ging es also um die Beantwortung von Fragen. Erstens, was genau ist passiert? Zweitens, in welchem Zustand befindet sich der 4. Reaktor? Drittens, was muss geschehen? Die Sowjetregierung mobilisierte nach und nach zwischen 800.000 und 1 Million ihrer Bürger, sogenannte Liquidatoren, und schickte sie in die verseuchte Zone. Den größten Teil stellten die Soldaten der Roten Armee. Wladimir Gudow war einer der Befehlshaber von 353 Reservisten, die von der Kiewer Militärverwaltung für das Sonderbataillon 731 rekrutiert worden waren. In seinem gleichnamigen Buch beschreibt er, wie er und seine Kameraden Hubschrauber mit Sand, Blei und Dolomit beluden, die deren Besatzungen dann in den offenen Reaktor kippten, um den Ausstoß des radioaktiven Materials zu stoppen. Da es Teer und Asche regnete, mussten die Soldaten die Türen ihrer Helikopter öffnen, um ihr Ziel überhaupt zu sehen. Jeder Helikopter brachte 4 bis 5 Röntgen mit. Erst am 4. Tag wechselte man die Uniformen. Der Reservekommandeur Alexander Komarinets tauschte seine weichen Lederstiefel nicht gegen die üblichen harschen Stiefel und verbrannte sich so schwer radioaktiv, dass beide Beine amputiert werden sollten. Ärzte vom Hilfsprogramm des Bayerischen Roten Kreuzes haben ihm dann seine Beine gerettet. Viele bezahlten diese Einsätze mit ihrem Leben oder schweren Strahlenschäden. Von Wladimir Gudows Kameraden, die täglich bis zu 16 Stunden schufteten, sind 3/4 an den Folgen der Verstrahlung gestorben. Der offizielle Ausdruck ist ja gewesen, die Liquidierung oder Liquidation der Folgen der Havarie. Aus diesem Verständnis, dass die Folgen militärisch, technisch wirklich beseitigt werden können, liquidiert werden können, erklärt sich dieser Begriff, der sich bereits in 1986 unmittelbar entwickelt hat. Astrid Sahm leitet die Berliner Repräsentanz des Internationalen Bildungs- und Begegnungswerks, das in Weißrussland und in der Ukraine unter anderem ehemalige Liquidatoren betreut und die Retter Europas vor dem Vergessen bewahren will. Es sollte einfach wirklich der Bevölkerung auch vermittelt werden, ja, die Folgen sind beseitigbar, das ist alles dann nicht mehr in absehbarer Zeit überhaupt noch wahrnehmbar und spürbar. Und aus diesem Verständnis sozusagen der Möglichkeit, die Katastrophe vollständig in den Griff zu bekommen, auch wirklich den vielfältigen Vergleichen mit dem Sieg und den Kämpfen im Zweiten Weltkrieg, erklärt sich dann dieser Begriff Liquidator, den die Betroffenen eben halt dann auch wirklich bis heute als Selbstbezeichnung übernommen haben. Die Liquidatoren sollten den hochkontaminierten Materialauswurf, den atomaren Müll, beseitigen, die Blöcke 1 bis 3 unter Kontrolle halten, den explodierten Block 4 schließen und schließlich einen Sarkophag gegen die austretende radioaktive Strahlung errichten. Sie kamen aus der Armee, der Feuerwehr und dem Zivilschutz. Aber auch Zivilisten wurden rekrutiert. Arbeiter, Ingenieure, Piloten, Putzfrauen, Sanitäter, Kraftfahrer, Ärzte oder Krankenschwestern. Представьте себе, крыша, 3-4 блок, вот совершенно рядом здание. Все осколки, вся радиоактивная масса, она, ну как, мало того, что... Und dann diese radioaktive Masse. Die Blöcke 3 und 4 standen dicht nebeneinander. Und die aus dem Block 4 herausgeschleuderte Masse bedeckte nicht nur den Boden, sondern lag auch auf dem Dach des dritten Blocks. Der dritte Block sollte in Betrieb gehen. Also musste die radioaktive Masse vom Dach geholt werden. Lidia Stepanovna Tscherkaschina war von 1977 bis zum Herbst 1986 Ingenieurin im Atomkraftwerk Tschernobyl. Zunächst schickte man japanische Roboter los, die wegen der hohen Strahlung sofort verbrannten. Und dann musste der menschliche Roboter Vanya mit seiner Schaufel aufs Dach. Zugelassen waren für jeden Sekunden, maximal eine Minute. Er aber lief, schaufelte und wer zu viel Strahlung abbekam, wurde ersetzt. Das war die wahre Robotertechnik in Tschernobyl. Der russische Vanya. Die Liquidatoren ahnten allenfalls, in welche Gefahr sie sich begaben. Aufgeklärt wurden sie nicht. In unserer Schicht, bei der einige um 4 Uhr, andere um 6 Uhr anfingen, hatten wir ab 10 Uhr vormittags keine Leute mehr. Sie waren alle verstrahlt. Ich wurde ein zweites Mal zum Noteinsatz gerufen, wie andere auch. Niemand konnte sagen, welche Dosis wir abbekamen. Nirgendwo war ein Dosimeter. Und das ging so weiter. Am 28. April warteten wir durch kniehohes, hochradioaktives Wasser, das durch den völlig zerstörten vierten Reaktor von den Wänden bis hinab in die tieferen Etagen floss. In die untere Etage mit der gesamten Elektromechanik. Schließlich begann eine Menge Wasser zu den Reaktorblöcken 3, 2 und 1 abzudriften. Und ich erhielt den Befehl, so schnell wie möglich das Wasser abzupumpen. Für diese Arbeit bekam ich den Orden. Bis zum 5. Mai wurden 85.000 Menschen aus einer 30-Kilometer-Zone um das Kraftwerk herum evakuiert. Sie durften nur wenige Habseligkeiten mitnehmen. Und was sie mit auf die Reise nahmen, war radioaktiv verseucht. Viele trugen wochenlang kontaminierte Kleidung. Und ich bin nach Taganrog zu meiner Mutter gefahren. Mein Sohn war gerade 10 Jahre alt geworden. Als wir bei meinen Eltern ankamen, hatten wir immer noch dieselben Sachen an wie bei der Evakuierung. Wir haben sie einfach gewaschen und wieder angezogen. Schließlich kam ein Auto aus Rostov und man hat uns zur Dekontaminierungsstation gebracht. Als sie uns dort überprüften, brannten die Messgeräte durch. Wir mussten daraufhin alle Sachen abgeben und bekamen dafür so dunkelblaue Kittel, wie sie die Arbeiter dort trugen, und dazu Schlappen. Ich habe Schuhgröße 38, bekam aber eine 40er Größe. Das war's. Schließlich sagten sie, das ist alles, geht, wohin ihr wollt. Damals lebte mein Mann noch. Er besuchte uns mit unserem Auto. Er kam direkt vom Atomkraftwerk und hatte nur diesen weißen Schutzanzug an. Wir fuhren gemeinsam zu Bekannten, die in der Röntgenabteilung einer Fabrik arbeiteten. Die hatten auch solche Messgeräte. Die brannten allerdings schon durch, als sie damit nur in die Nähe des Autos kamen. Wir wussten damals alle nicht, dass unser Wagen die Ursache für die extreme Strahlung war. Unsere Bekannten sagten nur, scheinbar funktionieren die Geräte nicht, da kann man nichts machen. Und dann sind wir mit dem Auto noch eine Woche herumgefahren. In der südrussischen Hafenstadt Taganrog gaben die Eltern den erkrankten Sohn in die Obhut eines Erholungsheims. Eigentlich ist er soweit in Ordnung. Das heißt, am Anfang hat er schon innere Beschwerden. Alles in allem hat uns geholfen, dass wir am Asowschen Meer waren und wir ihn dort ins Pionierlager geschickt haben. Damals konnte man dort viel schwarzen Kaviar kaufen. Davon hat er reichlich gegessen und ist schließlich wieder auf die Beine gekommen. Mein Mann ist allerdings 1993 an einem Herzinfarkt gestorben. Er stand morgens auf, machte sich zur Arbeit fertig, hat sich einen Tee eingegossen und fiel um. Das war's. Südwestfunk-Nachrichten. In Teilen Schwedens, Finnlands und Norwegens ist eine ungewöhnlich hohe radioaktive Strahlung gemessen worden. Kinder nicht im Freien spielen zu lassen oder sie zumindest danach gründlich zu waschen. Nach einem erneuten Anstieg der Radioaktivität, vor allem in Südbayern und jetzt auch in Nordrhein-Westfalen, erinnerte der Vorsitzende der Strahlenschutzkommission: Wir haben ja empfohlen, die Kühe die nächsten Tage nicht auf die Weide zu schicken. Herr Minister, ist eine Gefährdung der Bevölkerung der Bundesrepublik auszuschließen. Ich war am nächsten Tag in einem anderen Gebiet eingesetzt und evakuierte eine Familie. Ich fuhr sie in den Rajon Polesk, ins Zentrum des Rajons. Und dort wurde ich selber vom Rettungsdienst aufgesammelt. Mir wurde einfach schlecht. Ich hatte radioaktive Verbrennungen des Gesichts, des Brustkorbs, der Atemwege und das alles. Und es ging mir schlecht. Man brachte mich ins Krankenhaus und vom Krankenhaus in Polesk mit dem Rettungswagen nach Kiew. Von Kiew zum Flughafen Schuljani und dann nach Moskau. Und dort lag ich dann in der weltberühmten Klinik Nummer 6. Die Moskauer Klinik Nummer 6, in die man den Rettungssanitäter Anatoli Karpatin gebracht hatte, war als einzige in der Sowjetunion dafür ausgerüstet, Strahlenkranke zu behandeln. Vor Tschernobyl hatte man dort Patienten aufgenommen, die in Atom-U-Booten oder in anderen Atomkraftwerken verstrahlt worden waren. Wir waren 300 Patienten in der Klinik. Zuerst sagte man uns, wir wären an Verstrahlungen der Stärken 1 bis 4 erkrankt, denn es waren bereits viele Menschen dort gestorben. Sie starben einfach vor unseren Augen. Selbst erfahrene russische Ärzte, die zudem von dem amerikanischen Knochenmarkspezialisten Robert Gale unterstützt wurden, standen den Auswirkungen der massiven Verstrahlung völlig hilflos gegenüber. Doch auch in dieser Spezialklinik wurde die Verstrahlung als Ursache von Krankheit und Tod von den zur strikten Geheimhaltung verpflichteten Ärzten heruntergespielt. Ich habe dort Professor Worobejew eine Frage gestellt. Sie bescheinigen doch den verstrahlten Menschen als Diagnose vegetative Gefäßdystonie? Daraufhin antwortete er mir, dass das eine Kodierung für die Strahlenkrankheit sei. Und als ich fragte, ob ich eine Strahlenkrankheit hätte, sagte er, ja, Sie haben eine Strahlenkrankheit. Aber in meinem Entlassungsschreiben steht als Diagnose vegetative Gefäßdystonie. Eine Diagnose, als ob mein Kreislauf mal runter, mal rauf geht, obwohl mein Gesicht, meine Atemwege und mein Brustkorb verstrahlt waren. Das war die Politik. Es begann ein Betrug an denjenigen, die ihr Leben hergaben. Heidak Viktor Pavlovich, 72 года. Ich heiße Heidak Viktor Pavlovich. Bin 72 Jahre alt und Invalide der ersten Kategorie. Ich habe insgesamt fast 10 Jahre lang bei der Liquidation der Reaktorkatastrophe mitgearbeitet, von 1986 bis 1995. In dieser Zeit war mein Organismus hoher Strahlenbelastung ausgesetzt, sodass im Endeffekt mein Immunsystem versagte. Ich begann innerlich zu zerfallen. 2 schwere Herzinfarkte, Einlieferungen in die Reanimation. Man hat mich wiederholt operiert, Magen, Krebs. Schließlich entfernte man mir den Magen. Ich litt an Darmverschluss. Dann kam eine 3-fache Bauchfellentzündung hinzu. 3-mal machte man mich auf. Da habe ich nur noch gelacht und zu dem Chirurgen gesagt, näh es nicht mehr zu, sondern mach einen Reißverschluss, damit, wenn wieder was ist, du es schneller aufmachen kannst. Замок молния, щоб если что-то надо, так можно быстро было открыть. Man hat diese Leute verheizt und gewusst, dass man sie verheizt, aber man hat keine Alternative gesehen. Und da sind ungefähr 1 Million Leute verbraten worden. Niemand weiß, wie viele davon schon gestorben sind. Die offiziellen Angaben von den UNO-Organisationen, die reden von 29 Leuten, die an akuten Strahlenschäden gestorben sind, und dann sind noch ein paar gestorben, weil ihnen irgendwas auf den Kopf gefallen ist oder so. Aber so nicht mehr als 50 insgesamt. Und ansonsten gibt es keine Gesundheitsbeschwerden, schreibt Ansgar, das wissenschaftliche Komitee bei den Vereinten Nationen, dazu. Das ist eine glatte Lüge. Also ich habe zum Beispiel einen Bericht vom Sozialministerium in der Ukraine, das ist schon mehrere Jahre her. Da gibt es eine Liste von den einzelnen Bezirken in der Ukraine, wo draufsteht, wie viele Familien von Liquidatoren eine Staatsrente bekommen, weil der Vater, in der Regel der Vater, infolge seines Einsatzes in Tschernobyl gestorben ist. Und das sind allein schon 15.000 gewesen, nur in der Ukraine. Und schon viele Jahre her. Also so unsere befreundeten Kollegen auch in Russland, Ukraine, die schätzen, dass die Toten bei den Liquidatoren in der Größenordnung von 150.000 liegen dürften inzwischen. Der Physiker und Bürgerrechtler Sebastian Pflugbeil war in der Abwicklungsregierung von Hans Modrow für die Kraftwerke in der DDR zuständig und ist heute Präsident der Gesellschaft für Strahlenschutz. Nach dem GAU ist er mehrfach nach Tschernobyl gereist und hatte mit einer Gruppe von Fachärzten auch Liquidatoren in dem Kiewer Neubaugebiet Troeschina besucht. Am Rand von Kiew ist so ein Stadtteil, wo viele dieser Liquidatoren heute wohnen. Nicht? Da sind viele von den Liquidatoren wirklich todsterbenskrank, liegen im Bett oder sitzen in ihren Sesseln und haben Erkrankungen, die in keinem Buch stehen. Troeschina ist heute eine triste Ansammlung von verwitterten, graublauen Plattenbauten, zwischen denen sich eine sandige Einöde erstreckt. Vereinzelt stehen Bäume und Büsche. Einwohner in Freizeitanzügen gehen mit Kampfhunden Gassi. Den Plattenbauten gegenüber prunkt eine neue weiß-blau-goldene Basilika. Als es in Tschernobyl zum GAU kam, war das Wohnviertel gerade erst fertiggestellt worden und viele Kiewer freuten sich, dass ihnen dort eine Wohnung zugeteilt worden war. Als statt ihrer die Liquidatoren einquartiert wurden, flogen Steine durch die Fensterscheiben. Müll wurde vor den Wohnungen ausgeschüttet. Es gab Drohanrufe und sogar Morddrohungen. Die Familien sind natürlich in einer extrem schwierigen Situation und sie haben das richtige Gefühl, dass sie von den Mächtigen im Land verachtet werden. Und auch von der Bevölkerung werden sie nicht geliebt. Also die Familienangehörigen haben zum Beispiel Schwierigkeiten, Freunde, Freundinnen zu finden, Ehepartner zu finden, wenn die erfahren, dass die Eltern aus diesem Bereich kommen. Da machen alle einen großen Bogen drum, heute noch. Stellen Sie sich vor, Sie hätten bereits eine Wohnungszuteilung erhalten und Sie wissen, dass Sie in dieses bestimmte Haus und in diese bestimmte Wohnung einziehen werden. Und dann diese Katastrophe. Und diese Häuser, diese Wohnungen werden den Kiewern weggenommen und man siedelt uns Tschernobyler an. Wie sollen Sie uns denn mögen, wenn die Menschen in Kiew auf diese Behausungen 20 Jahre und länger gewartet haben? Es ist doch sehr schwer, hier in Kiew kommunale Wohnungen zu bekommen. Lydia Stepanovna Tscherkaschina, die ehemalige Ingenieurin im Tschernobyler Kraftwerk, gehörte zu den ersten, die in Troeschina einquartiert wurden. Ja, wir sind aus unserem sozialen Kreis rausgefallen. Ich kann über mich sprechen. Obwohl ich in Kiew in einem anderen Werk als stellvertretende Technologieleiterin gearbeitet habe, ein wenig auch in der Partei, war das alles nicht mehr zufriedenstellend. Lydia Stepanovna ist ehrenamtliche Mitarbeiterin bei Semeljaki, zu Deutsch Landsleute. Der Ende 1986 gegründete Verband machte es sich zur Aufgabe, die Liquidatoren, die nach Troeschina evakuiert worden waren, aus den, wie sie hier sagen, vier Wänden zu holen, wo sie mit ihren Problemen festsaßen. Im November 1986 wurde der Verein hinter einem Supermarkt einquartiert, in dem es kaum etwas zu kaufen gab. Semeljaki verstand sich von Anfang an als Interessenvertretung der Liquidatoren und organisierte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die ersten Demonstrationen in Kiew, die wohl auch zur frühen Unabhängigkeitserklärung der Ukraine beigetragen haben. Hier sammeln sie alles, was an den GAU erinnert, schreiben unermüdlich Eingaben an die Behörden und unterstützen ehemalige Liquidatoren, denen die Behörden medizinische Versorgung, Sanatoriumsaufenthalte oder die ihnen zustehende Rente verweigern. Viele Anträge wurden schon vor Jahren gestellt, blieben aber bis heute ohne endgültigen Bescheid. Die Folgen der Tschernobyl-Katastrophe sind für die Ukraine wie auch für Weißrussland immens. In Russland gibt es dieses Problem nicht. Dort haben die Tschernobyler 1-2 Jahre gekämpft und es wurden in der Rentenfrage ebenso wie bei den medizinischen Behandlungen Kompromisse gefunden. Wir dagegen bekommen keine kostenlose Operation, keine kostenlose Behandlung. Gott bewahre, wenn ein Tschernobyler erkrankt, wird die ganze Familie zum Schuldner. Objektiv muss man sagen, dass während der Präsidentschaft von Kravchuk, ebenso wie während der von Kutschma, Juschenko und Janukowitsch für die soziale Absicherung der Menschen, die an den Folgen der Tschernobyl-Katastrophe leiden, trotz des entsprechenden Gesetzes skandalös wenig Finanzmittel zur Verfügung gestellt wurden. Dabei, so der ehemalige Liquidator Anatoli Koljadin, sei die Gesetzeslage eindeutig und verpflichte auch in der Ukraine die Regierung zur umfangreichen Unterstützung der einstigen Liquidatoren. Wir haben ein wunderbares Sozialgesetz zur Gesundheitsförderung der Menschen, die an den Folgen der Tschernobyl-Katastrophe leiden. Doch aus dem Topf des Gesundheitsministeriums werden gerade einmal 6% für das Notwendigste ausgezahlt. Dadurch fallen viele lebenswichtige Dienstleistungen von vornherein weg. Das sogenannte Tschernobyl-Gesetz über den Sozialschutz der von Tschernobyl betroffenen Bevölkerung wurde im Februar 1991 vom ukrainischen Parlament verabschiedet und ebenso wie seine weißrussische Variante vom obersten Sowjet, der damals noch existierenden Sowjetunion, bestätigt. Nach der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine am 24. August 1991 wurde die Verpflichtung des Staates zur Überwindung der Folgen der Tschernobyl-Katastrophe schließlich in die Verfassung aufgenommen. Das Gesetz ist sehr umfassend und es richtet sich nicht nur an die Liquidatoren, sondern umfasst auch die Umsiedler und die Bevölkerung, die weiterhin in den kontaminierten Regionen lebt. Ursprünglich sah das wirklich monatliche Zuzahlungen vor, Recht auf kostenlose Nutzung von Verkehrsmitteln und Ähnlichem. Bei den Liquidatoren hängt es noch sehr stark davon ab, ob sie einen anerkannten Grad der Behinderung haben oder nur der Einsatz. Dafür gibt es auch entweder zusätzliche Zahlungen oder Renten. In dem Gesetz, das man für die Tschernobyl-Opfer beschlossen hat, steht, dass es kostenlose Präparate, Medikamente, kostenlose Behandlung und so weiter geben soll. Und selbstverständlich sollte ich als Liquidatorin, als Invalidin der Gruppe 2 eine Rente bekommen. Die wegen ihrer Erkrankungen versorgungsberechtigten Liquidatoren wurden den Behinderten zugerechnet und wie die, je nach Ausmaß ihrer Invalidität, in 3 Kategorien eingeteilt. Zur ersten Gruppe gehören nicht mehr arbeitsfähige Schwersterkrankte. Gruppe 2 wurden Liquidatoren mit eingeschränkter Arbeitsfähigkeit zugeordnet. Und Gruppe 3 ist für Behinderte mit leichter Beeinträchtigung ihrer Arbeitsfähigkeit vorgesehen. Ich lasse mich auf eigene Kosten behandeln. Und dabei kommt eine erhebliche Summe zusammen. Für Medikamente, die ich mein Leben lang werde nehmen müssen. Gegen Herz- und Hormonprobleme. Jetzt auch wegen der Zuckerkrankheit. Ich kaufe das alles selber. Vielleicht ein- oder zweimal im Jahr kann dir der Arzt 1 oder 2 Medikamente kostenlos verschreiben. Und das ist alles. Und dann wird auch noch in der Presse behauptet, dass die Tschernobyler sehr hohe Renten bekommen. Ja, vielleicht bekommt die tatsächlich jemand. Ich bekomme 5.000 Hryvnia. Das sind 500 Euro. Meine Frau bekommt 1.300, also 130 Euro Rente. Sie ist auch eine Invalidin der 2. Gruppe. Sie zahlen nicht nach dem Gesetz. Wenn wir laut Gesetz ausbezahlt würden, so würde ich 6.000 und auch meine Frau 6.000 Hryvnia bekommen. Dann könnten wir leben. Aber so ist es am Gesetz vorbei. Da mir während meiner Recherchen in der Ukraine kein Vertreter der ukrainischen Regierung zu einem Interview zur Verfügung stand, hatte ich mich an die Botschaft der Ukraine gewandt. Nach einer Wartezeit, in der meine Fragen in Kiew geprüft wurden, empfing mich Botschafter Pawlow Klimkin zu einem Gespräch. Er war unter anderem stellvertretender Außenminister der Ukraine und residiert seit August 2012 als Botschafter seines Landes in Berlin. Also diese emotionelle Atmosphäre kann ich auch verstehen. Die bekommen in vielen Fällen nicht ausreichende medizinische Behandlung, die ihnen auch zusteht. In vielen Fällen werden auch finanzielle Mittel verspätet ausgezahlt. Aber irgendwie so eine Zumutung, dass sie am Rand gedrängt wurden, das stimme ich überhaupt nicht zu. Und diese Frage, Tschernobyl, also die ist immer auf der Agenda in der Ukraine. Ninelina Alexandrowna Seratowskaja arbeitete zum Zeitpunkt des GAUs als Taxifahrerin. Nach der Explosion chauffierte sie Gäste aus dem Ausland zum kontaminierten Kraftwerksgelände und war auch für die Evakuierung aus der Sperrzone um das havarierte Atomkraftwerk eingeteilt. Nelly, wie sie hier alle nennen, ist 64 Jahre alt. Jeden Tag fahre sie, sagt sie, seitdem sie Rentnerin ist, auch an den Sonntagen. Angesichts ihrer geringen Rente bleibe ihr nichts anderes übrig. Nur für Medikamente, das hat meine Tochter ausgerechnet, benötige ich 1200 Grivna im Monat. Ich bekomme aber nur 930. Sie zählen uns nicht zu den Liquidatoren. Bis 1993 hat man uns dazu gezählt. Ab dem Jahr 1993 sind wir keine Liquidatoren mehr. Und wie das alles zustande kam. Varianten von Nellys Geschichte, ihres Ausschlusses aus dem Kreis der vom Tschernobyl-Gesetz Begünstigten, können viele der noch lebenden Liquidatoren erzählen. Wir wurden alle bei der Fahrerkommission im Krankenhaus für Arbeiter des Kraftfahrwesens in Kiews Jatoschino angemeldet und wurden dort regelmäßig untersucht. Dort erhielt man auch seine Invaliditätskategorie. Die nahmen sie dann wieder weg. Die erste Überprüfung fand nach der Sowjetunion statt. Unsere Union ist doch auseinandergefallen. Ich kam zunächst von Stufe 1 in Stufe 2. Nach etwa 3 Jahren kam ich in Stufe 3. Und beim letzten Mal nahmen sie mir auch die Stufe 3 weg. Und das geschah zu dem Zeitpunkt, als unsere Fahrer anfingen, massenhaft zu sterben. Auch ihr eigener Gesundheitszustand hatte sich verschlechtert. Nachdem ihr Darm herausgetreten war, musste sie wiederholt operiert werden. Zudem muss sie einmal im Jahr ins Krankenhaus, wo sie neues Blut bekommt. Viele Freunde spenden für sie, damit sie am Leben bleibt. Eines Tages kamen wir in unser Krankenhaus ins Jatoschino und dort sagten sie, aber sie haben doch gar nicht in Tschernobyl gearbeitet. Wir fingen daraufhin an, unsere Dokumente zu suchen. Wir fuhren nach Pripyat, wo man uns einstmals die Dienstausweise, die zugleich Passierscheine waren, ausgestellt hatte. Aber alles war bereits vernichtet worden. Und dann ist der Leiter der Personalabteilung, der uns bisher die Reisechecks für die Kuraufenthalte ausgestellt hatte und das alles, auch noch dermaßen mysteriös ums Leben gekommen. Und mit ihm verschwanden auch alle unsere Berechtigungen für die Kurreisen. Man hat uns alles weggenommen. Und sie sagten einem klipp und klar, die Tschernobyler leben nicht so lange. Aber die, die an Tschernobyl gar nicht mal geschnuppert haben, die bekommen Kohle und das alles. Die sind also Tschernobyler. Was uns zustand, nahm man uns und gab es denen. In den Krankenhäusern wurde alles verschoben. Ein Handel, von dem, da ist sich Nelly sicher, vor allem die neue politische Elite des Landes profitiert habe. Ich bin überzeugt, dass jeder zweite Abgeordnete solche Dokumente besitzt und aus sich quasi symbolisch einen Tschernobyl-Helden macht. Natürlich ist es so. Ich verstehe das gut. Wir haben das selber viele Jahre gemacht, also so Kinder eingeladen aus der Tschernobyl-Region. Das ist sicher im Sinne von Solidarität mit so einer ledierten Region eine gute Sache gewesen. Aber es ist leider ziemlich bald entgleist in ein Geschäft, deren Sauberkeit man nicht mehr garantieren konnte. Nicht? Dann kamen mit einmal die Funktionärskinder an. Oder sie kamen gerade aus Italien von einem Urlaub und fuhren dann nach Deutschland, nach England und so. Also wir haben uns dann getrennt von dieser Geschichte. Das ist auch bekannt. Deswegen prüfen die Behörden immer ganz genau, ob es um echte, sozusagen Liquidatoren, die unglaublich viel für die Ukraine, für Tschernobyl geleistet hatten, geht, oder um eine Fälschung. Und es gab viele Versuche, diese Dokumente zu fälschen. Und wenn die Papiere dann verloren gegangen sind, dann muss man ganz genau prüfen. Und das geht in vielen Fällen relativ langsam, aber das muss auch so sein. damit auch nicht solche Fälschungen dann aufkommen und echte Liquidatoren sozusagen dann einfach wenig bekommen. Das ist einfach unfair. Die souveräne Ukraine ist aus den Trümmern von Tschernobyl entstanden und befindet sich praktisch in deren Gewalt, schrieb der ukrainische Schriftsteller Serhii Jadan im Mai 2011. In den Jahren 1989 bis 1991, also noch zu Sowjetzeiten, schufen Massenproteste gegen die Verheimlichung des wahren Ausmaßes der Folgen von Tschernobyl ein Klima, in dem nur mehrheitsfähig war, wer radikale Aufklärung und großzügige Entschädigung versprach. Und deswegen wurden die Gesetze, die eigentlich noch bis heute in Belarus und der Ukraine und Russland die Grundlage für die sozialen Kompensationsleistungen und Fürsorgeleistungen sind, noch zu sowjetischer Zeit verabschiedet. Und Belarus und die Ukraine haben die verabschiedet in der Erwartung, dass sie über den sowjetischen Haushalt finanziert werden. Sie haben nie damit gerechnet, dass sie in dieser Situation kommen werden, dass sie diese Leistungen selbstständig ohne Hilfe aus dem Zentrum erbringen müssen. Astrid Sahm vom Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk hat eine Dissertation über die Tschernobyl-Politik in der Ukraine und in Weißrussland geschrieben. Die Ukraine war nicht in der Lage, nach der Unabhängigkeit das umzusetzen. Und die Regierung hat dann 2011 ein Gesetz verabschiedet, in dem sie festgelegt hat, dass die sozialen Leistungen nicht verbindlich auf der Grundlage des Gesetzes von 1991 gezahlt werden, sondern dass die Orientierung ist, aber die realen Leistungen richten sich an den finanziellen Möglichkeiten der Regierung. Das ist genau der Auslöser auch gewesen für diese Protestwelle, die 2011 dann in Gang kam, wo die Proteste auch vor dem Parlament waren mit dem Hungerstreik und so weiter. 2006 hatte ein Gericht die aus dem Tschernobyl-Gesetz resultierenden Leistungen auf 74 Milliarden Grivna, das sind 7,4 Milliarden Euro, beziffert. Die Regierung stimmte dieser Rechnung zu, verwies aber darauf, dass sich der gesamte Staatshaushalt auf nur 281 Milliarden Grivna belaufe, sie also nicht die Mittel habe, das vom Parlament beschlossene Gesetz umzusetzen. Eine Argumentation, auf die auch Botschafter Klimkin zurückgreift. Und damit es auch klar wird, also für viele diese Maßstäbe irgendwie auch nicht ganz vorstellen können. Es gibt im Moment in der Ukraine mehr als 2 Millionen Leute. Also 2.186.000 Leute, also um präzise zu sein, die auch Hilfe aus dem ukrainischen Haushalt vom Staat bekommen. Und das ist eine gewaltige Aufgabe. Am 1. November 2011 überrannten in Kiew mehrere hundert ehemalige Liquidatoren Metallabsperrungen der Miliz und drangen zum Parlamentsgebäude vor. Wie zuvor in Donetsk und Charkow forderten sie die volle Auszahlung der ihnen von Gerichten bestätigten Rentenansprüche. Die Renten für die Liquidatoren seien einfach zu niedrig, sagt der Demonstrant. Man könne davon nicht leben, aber die Regierung kapiere das nicht. Ein anderer berichtet, dass ihm die Ärzte eine Verschlechterung seines Gesundheitszustandes bescheinigt hätten. Daraufhin sei er aus der Invaliditätsstufe 3 in die Stufe 2 aufgestiegen. Im August sei die neue Zuordnung vom Gericht bestätigt worden. Doch dann sei im September der Leiter der örtlichen Rentenabteilung zu ihm gekommen und habe gesagt: Alexander Alexejewitsch, wir können dir keine Erhöhung deiner Rente zahlen. Es gibt einen Brief der Regierung zum Rentenfonds und den haben sie die präsidiale Vertikale herunterfallen lassen. Der Finanzminister habe angeordnet, die Gerichtsbeschlüsse würden nicht durchgeführt, ohne Ausnahme. Aber auf dem Gerichtsbeschluss stehe, im Namen der Ukraine, empört sich der Demonstrant. Diese präsidiale Vertikale ist eine vom ukrainischen Präsidenten Leonid Kutschma eingeführte Regel, nach der eine übergeordnete Institution zu jeder Zeit Entscheidungen einer untergeordneten aufheben kann, auch solche von Gerichten. Im Sommer 2011 hatte die Regierung drastische Rentenkürzungen beschlossen, von denen auch die ehemaligen Liquidatoren betroffen waren. Letztere waren zwar mit ihren Klagen gegen diese Kürzungen erfolgreich, Aber Premierminister Asarow erklärte, der Staat verfüge nicht über die Mittel, den Entscheidungen der Gerichte nachzukommen und vom Parlament beschlossene Gesetze umzusetzen. Die Berechnungsgrundlage wurde auch geändert. Es wird nicht mehr einheitlich gemacht, sondern es wird ausgehend berechnet vom Gehalt, das derjenige erhalten hat, unmittelbar vor seinem Einsatz. Und dadurch sind bei ganz vielen die Renten geringer geworden. Und eigentlich nur bei einer Gruppe, nämlich bei den AKW-Mitarbeitern, die hohe Gehälter damals hatten, sind die Bezüge gestiegen. Und bei allen anderen sind sie, also bei etwa 80%, sind sie wirklich drastisch weniger geworden. Und wenn zum Beispiel ein Behinderter der ersten Gruppe vorher 8.600 Grivna bekommen hatte, bekommt er jetzt zwischen 3.300 und 3.800, also um mehr als die Hälfte weniger. Und damit ist sozusagen auch nochmal einfach die soziale Lage deutlich verschlechtert worden. Die immer weniger werdenden Tschernobyl-Veteranen setzten ihre Demonstrationen fort. Doch, so der Schriftsteller Serhi Shadan, ihre ständigen Versuche, den Staat dazu zu bewegen, seinen Pflichten nachzukommen und die noch ausstehenden Zahlungen zu begleichen, sind zu einer Dauererscheinung geworden und fallen unter den anderen sozioökonomischen Forderungen nicht mehr auf. Und die Regierung? Sie spielt weiter auf Zeit. Die letzten noch lebenden, einst als Retter Europas gefeierten Helden von Tschernobyl, sehen sich seit bald 3 Jahrzehnten demütigenden Auseinandersetzungen mit wechselnden ukrainischen Regierungen um die ihnen zustehenden Entschädigungen ausgeliefert. Während sich der Gesundheitszustand der meisten dieser Menschen weiter verschlechtert, nimmt auch ihre gesellschaftliche Isolation zu. Die moralische Unterstützung in der Ukraine für die Proteste der Liquidatoren ist gering, weil eher gesehen wird, ja, warum wollen sie so viel haben, wenn wir alle so wenig haben? Ein Sozialneid, den die ukrainische Regierung, allen voran der für die Entschädigung der Liquidatoren zuständige Vizepremier Sergei Tigipko, der von der Forbes-Liste mit einem Privatvermögen von 1,1 Milliarden Dollar geführt wird, zynisch befeuert. Wenn wir zum Beispiel streiken gehen, das oberste Gericht belagern, da sagte zum Beispiel Herr Tigipko, was wollt ihr? Ihr habt doch Millionen durch das Gericht zugesprochen bekommen. Manche Tschernobyler haben geklagt, manche haben ihre Renten durch das Gericht gewonnen. Einige haben die Rente dann bekommen. Nach dem Motto, wer schneller ist, der ist auch schlauer. Aber auch im letzten Jahr wurde denen, welche die Prozesse gewonnen haben, wieder alles weggenommen. Sie wurden auf die Renten heruntergesetzt, die sie vorher bekommen haben. Wenn Herr Tigipko persönlich sogar von der Tribüne aus äußert, wir seien Millionäre, die Tschernobyler, was kann man da sagen? Verstrahlter Ruhm. Die Liquidatoren von Tschernobyl. Ein Feature von Axel Reitl. Es sprachen Wolfgang Rüther, Gregor Höppner, Walter Gontermann, Ernst August Schäppmann, Luis Friedemann Thiele, Edda Fischer, Sigrid Burgholder und Claudia Mischke. Ton und Technik Ernst Hartmann und Kiwi Hornung. Regie Wolfgang Rindfleisch. Redaktion Hermann Theissen. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Mitteldeutschen Rundfunk 2013.